Hi und herzlich willkommen zur 5. Ausgabe meines Reiseberichts aus Langenels. Jo, da habe ich dann gestern nochmal ein kleines Päuschen eingelegt mit Berichten und bin dafür heute da mit der Zusammenfassung zweier Tage, wenn man so will. Ja, das Konzept zur Ruhe kommen, das funktioniert immer noch nicht so recht, auch wenn es erste zaghafte Versuche gibt, die in die Richtung weisen. Na, aber so richtig ist es halt noch nicht. Und so habe ich den Samstagmorgen einige Zeit mal erst in der Küche verbracht, um dort ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und dann wurde im Laufe des Vormittags klar, dass ein paar Einstellungen an der neuen Fritzbox doch nicht so sind, wie die Bewohner dieses Hauses das hier haben möchten. Da wäre erstens das Telefonbuch gewesen. da wurde nur eins konfiguriert und alle haben angefangen, irgendwelche Eintragungen vorzunehmen und haben dann erst festgestellt, okay, jetzt sind hier aber auch mehr Eintragungen, als ich selber getätigt habe. Und das ist doof, genau. Und dann zweitens wurde der Anrufbeantworter, also das war so ein bisschen, wer zuerst kommt, mal zuerst, von einem der Bewohner hier besprochen mit seiner persönlichen Message. Und wer jetzt angerufen werden wollte oder wurde auf der dezidiert zugewiesenen Nummer, der Anrufbeantworter war für alle, muss man gerade eben überlegen, 1, 2, 3, 4, 5 Endgeräte der gleiche. Ja, das macht es natürlich spannend und gleichzeitig auch verwirrend, wenn man nicht differenzieren kann, für wen war denn das jetzt genau. Ja, so, ich habe mich mit dem Thema auch vorher noch nie befasst gehabt. Und habe das einfach mal als Herausforderung angenommen, da nochmal jetzt reinzuschauen in die Fritzbox und mich da umzutun, was lässt sich denn da machen. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich positiv überrascht, dass diese Kiste doch es tatsächlich bietet, dass zumindest für die angeschlossenen DECT-Geräte individuell Telefonbücher vergeben werden können und auch individuell Anrufbeantworter eingerichtet werden können. Ja, das tat ich dann auch mit zur Zufriedenheit der hier Lebenden. Genau, erst die Telefonbücher und dann anschließend genau, die Geschichte mit den Anrufbeantwortern. Ja, damit war der Vormittag gefüllt, muss man so sagen. Ne? Das hat dann ausgereicht bis zum Mittagessen und nach dem Mittagessen dann noch ein paar kleine Nacharbeiten und dann war das schon. Ja, dann den Mittag habe ich mich ein bisschen am Küchendienst beteiligt, dann mich hingelegt, bin auch ziemlich tief eingeschlafen und es war dann sogar so, dass ich um kurz vor 3 durch meinen Wecker geweckt wurde, weil irgendwie um 15 Uhr hier immer so gemeinsames Kaffee trinken ist und das darf ich mir natürlich nicht entgehen lassen, da Kaffee abzugreifen. Ja, das geht ja nicht. Ja, zwischenzeitlich war dann noch jemand eingetrudelt, den ich von einem meiner vorherigen Aufenthalte auch kenne. Auch ein Musikant, der spielt ganz hervorragend Klavier. Und ja, wir verstehen uns auch so ganz gut. Und das hatte dann zur Folge, dass also der Nachmittag dann auch so gestaltet war, oder der Abend, muss man sagen, nicht der Nachmittag, sondern der Abend so gestaltet war, dass wir mal erst ausführlich uns ausgetauscht haben, was so in der Zwischenzeit war. Also da lagen bestimmt 2 Jahre dazwischen, dass wir uns nicht gesehen haben. Und ja, das ist dann doch schon spannend, was beschäftigt den anderen gerade so und ja, was ist da so passiert? Und darüber ist es dann wirklich auch echt spät geworden und so habe ich dann nicht mehr also gestern irgendwas aufgenommen. Dann das geht dann einfach auch nicht. Dann bin ich müde und muss ins Bett und fertig ist. Ja, einziger Wermutstropfen, ich meine, heute geht's schon wieder etwas besser, war, dass ich gestern also wirklich gesund ins Bett und krank aufgewacht bin. Richtig den Kopf zu sitzen, den Nebenhöhlen zu sitzen und ja, so dass ich tatsächlich mir ein Medikament geholt habe, um da frühzeitig gegen anzugehen. Und das in Kombination mit viel dieses, wie heißt das noch, Wasser und wie heißt das andere, Tee, ja, genau so heißt das, trinken, hat doch einen positiven Effekt gemacht, genau. Heute geht's mir schon deutlich besser und ja, auch der heutige Tag war, also der war dann wirklich total entspannt. Ich habe mal versucht, mich so ziemlich aus allem rauszuhalten, was hier an irgendwelchen Tätigkeiten ansteht und habe mir ein bisschen Ruhe gegönnt. Ich habe mit dem Bekannten, der hier gekommen ist, heute Morgen, haben wir so einen kleinen eigenen Gottesdienst hier gestaltet für die Bewohner hier im Haus und ja, einfach viel musiziert und ja, das tut einfach unwahrscheinlich gut. Das ist schon wirklich schön. Genau. Ja, auch nach der sogenannten Mittagsruhe, die also auch wirklich eine auch für mich war und diesmal auch ohne Wecker beendet wurde. Ja, ich einfach mich in die Sonne gesetzt. Denn im Gegensatz zu meinem heimatlichen Hunsheim, wo es wohl echt Sauwetter war, war es hier einfach wunderschön. Ich glaube, das Foto, das füge ich euch mal bei. Ja, es war wirklich richtig tolles Wetter und ich konnte das genießen, in der Sonne zu sitzen. Hab mal dort in der Sonne sitzend ein bisschen auf dem Handy aufgeräumt, so was sich da so ansammelt und mal ein bisschen was an die Seite geschafft und genau, dann irgendwann beschlossen, mir doch meine Wanderstiefel anzuziehen. Ich war erst leicht skeptisch, ob ich das wirklich machen soll, aber ich habe gedacht, das kannst du ja immer noch umkehren, wenn das nicht klappt mit der Erkältung. Ja, und dann bin ich hier bestimmt etwas über eine Stunde, wenn nicht länger, durch den kleinen Ort und benachbarte Tannenschonung und ja, mal so ein Feldweg rein und so einfach so ohne festes Ziel, außer dem Ziel wieder irgendwie zum Haus zurückzukommen. Ja, bin ich hier durch die Gegend gestiefelt. Das hat mir gut getan, habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Es war gut, dass ich das gemacht habe, mich an der Sonne bewegt und morgen soll es auch hier dann nicht so schönes Wetter werden und dann kann ich das ja nicht und von daher war das, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Ja, am Abendessen haben wir wirklich heute lange zusammen gesessen, ist bestimmt 2 Stunden, also nicht die ganze Zeit gefressen, um es mal so zu sagen, das nicht, aber waren im guten Austausch über das, was uns auf dem Herzen liegt und ja, und bewegt. Und das hat einfach auch gut getan, mal die anderen zu hören und wie die so dran und drauf sind. Und ja, dass man so ein bisschen Einblick auch von sich gibt. Genau. Ja, Küchendienst war wieder, ist immer dann hier gerade abends so eine gemeinschaftliche Sache. Es ist zwar eigentlich sollen das hier die Leutchen machen, die dafür eingeteilt sind, aber so richtig, da hält sich irgendwie so richtig keiner dran. Jeder packt irgendwie mit an und nach dem Motto, viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende, ja, ist das dann auch so. Genau, ja, und damit neigt sich dieser Tag jetzt auch dem Ende entgegen. Und ja, ich war entschlossen, hier noch eben diese Aufnahme zu machen, euch ein bisschen was mitzuteilen, an dem Konzept zur Ruhe finden. Ja, da muss ich deutlich arbeiten. Es beunruhigt mich ein klein wenig, dass ich mich auch immer wieder so, ja, ich will gar nicht sagen einspannen lasse, sondern auch eher ein Stück weit so bereit erkläre, also so bereitwillig Dinge übernehme. Und ja, da muss ich nochmal jetzt in den nächsten Tagen drüber nachdenken, warum ich das nicht hinbekomme, einfach mal ruhig zu machen. Wobei das hier für meine Verhältnisse schon ruhig ist. Aber ist halt noch nicht wirklich Ruhe im eigentlichen Sinne. Jo, damit verabschiede ich mich an dieser Stelle, wünsche euch einen weiteren schönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht oder guten Tag, wann immer ihr das hört. Und sag mal, bis denne.